Hey, ich bin Bianca und ich bin momentan Jurymitglied bei Spurensuche. Und wie hast du Spurensuche kennengelernt? Ich war damals in der Geschichtswerkstatt in Zwickau und unser Sozialarbeiter kam da auf uns zu und meinte, hier, ich habe da was gefunden. Und dann haben wir uns als Jugendgruppe, sag ich mal, angemeldet und dann mit teilgenommen als Gruppe. Und hattest du einen bestimmten Grund, warum du Bock drauf hast? Wir haben uns damals schon mit Geschichtsprojekten auseinandergesetzt und meine Freunde waren da und habe gesagt, jo, ich mache halt mit. Und was hat dich generell zur Geschichtsarbeit gebracht? Und ich glaube, dieses Interesse, was in der Vergangenheit passiert ist und was so um mich herum passiert und warum Dinge so geschehen sind, wie sie geschehen. Was war da so dein, dein erstes Projekt, was dich vielleicht damals in der Geschichtswerkstatt schon begleitet hatte? Und was war das erste, was ihr in Spurensuche umgesetzt habt? Also unser erstes Projekt war so NSU in Zwickau aufzuarbeiten und dann haben wir die Judengeschichte in Zwickau aufgearbeitet, indem wir Läden genommen haben, die Familien aus einer anderen Herkunft gehörten und im Prinzip wegretuschiert haben, um zu zeigen, dass eine Stadt nur mit Vielfalt funktioniert. Und gab es so Highlight-Momente bei dem Projekt für dich? Wir haben immer Bildungsfahrten gemacht und dann haben wir so Geschichte mit im Prinzip wie so eine Klassenfahrt verbunden. Da sind halt immer sehr schöne Gespräche entstanden und man hatte so eine Woche Zeit, sich mit dem Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen. So, das war immer mein Highlight in den Ferien. Was bedeutet Bildungsfahrt? Also ihr seid dann an irgendeinem beliebigen Ort oder gab es da auch schon Zusammenhänge? Also zum Beispiel bei unserem ganz letzten Projekt sind wir nach Berlin gefahren, Hohenschönhausen beim DDR und waren beim Plötzensee und haben halt da so ein bisschen geschaut, so geschichtlich oder dann Berliner Mauer und es hat halt immer schon einen historischen Bezug gehabt zu den Städten. Wir waren sehr oft in Berlin, wir waren auch in Nürnberg mal, also das hatte dann, Nürnberg war eher mit einem NSU-Zusammenhang. Ja, und dann war das meistens so eine Woche oder 3-4 Tage, die wir dann da verbracht haben und dann, ja, Geschichte mit Freizeit verbunden. War dann Spurensuche ein großer Unterschied zu Geschichtswerkstattarbeit oder ging das fließend über? Ich würde sagen, es war so ein Aneinanderknüpfen von so den wesentlichen Punkten, also wir sind strukturierter dadurch geworden, weil so bei Geschichtswerkstatt vorher, wir hatten halt jetzt kein Endziel, wo wir hin mussten, es ist halt einfach so gelaufen, irgendwann mal war halt eine Ausstellung fertig und bei Spurensuche, wir mussten ja bis zu den Jugendgeschichtstagen fertig werden, da war dann ein bisschen mehr Zeitdruck und dann haben wir uns mal ein bisschen strukturiert und sind unserem Ziel gefolgt, ja. War Zeitdruck dann Motivation oder Stress? Beides. Also wir waren ein chaotischer Haufen und manchmal ist es dann in Stress ausgearbeitet, wenn wir irgendwelche Nächte durchgemacht haben, um die Texte fertig zu schreiben. Aber es war so ein positiver Stress. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder dann schlechte Laune hatte, sondern es war eher, man wusste ja, wofür man es macht. Was habt ihr dann präsentiert auf den Jugendgeschichtstagen? Das war eine Ausstellung, wo halt wir Texte selbst formuliert hatten zu den bestimmten Orten, die wir so in Zwickau erfunden hatten. Wir waren ja öfters dabei, zum Beispiel, wo wir dann die konspirativen Wohnungen in Zwickau und aus der DDR-Geschichte rausgesucht haben, haben wir halt die ganzen Gebäude fotografiert, immer jeweils unten drunter einen Bezug hergestellt und wie eine Art Landkarte entstehen lassen, wo wir das angepinnt haben. Ja, es war meistens immer so eine Text mit Bildern kombiniert und dann so, die Texte waren halt eigen verfasst und manchmal noch so beiliegendes Material, ja. Und du hattest gerade gemeint, ihr wart mehrmals dabei. Dann wie oft hast du jetzt mitgemacht als teilnehmende Person zumindest? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, also 3-mal, aber einmal davon, da war Corona, da haben wir online mit teilgenommen. Das war das mit den konspirativen Wohnungen. Dann letztes Jahr, da war ich ja aber in der Moderation, aber irgendwie auch ein bisschen Teil des Projektes und dann ganz am Anfang, also 3-mal, ja. Kannst du eins der Jahre raus, sticht für dich eins der Jahre raus oder alle 3 gleichermaßen toll? Ich würde sagen, auch wenn es nicht Präsenz war, fand ich schon während der Corona-Zeit, das fand ich schon cool, wo wir das Video erstellt haben, wo wir gedreht haben und das war irgendwie vielleicht auch weil Corona war, man da nicht so viele sozialen Kontakte hatte und es ist dann irgendwie ermöglicht wurde. Ich glaube, das war so mein Highlight mit, so von der Gruppe, wie wir zusammengearbeitet haben, was rausgekommen ist, ja. Und warum hast du dann Jugendgeschichtstage moderiert? Ich wurde angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich hatte noch nie Probleme, vor vielen Menschen zu reden. Habe gedacht, ja, ist eine Erfahrung wert. Und ich wusste, ich kann die Jugendgeschichtstage oder Spurensuche nochmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen, weil als Teilnehmer ist man so in sein Projekt gebunden und so hatte ich die Möglichkeit, ungebunden an irgendetwas sehr viele Projekte einfach wahrzunehmen und mit allen mal so ins Gespräch zu kommen. Weißt du, was deine Aufgaben als Moderation waren? Ich habe den Jugendgeschichtstag eingeleitet, also wir haben durch den Tag begleitet. Wir haben die, ich nenne es mal, offiziellen Menschen vorgestellt mit ihren Positionen. Wir haben die Preise verliehen, also es war noch eine andere aus meiner Projektgruppe mit dabei, wir haben das zu zweit gemacht. Genau, also wir durften so den Tag begleiten als neutrales Element. Und du meintest, du hattest nie Probleme, vor Gruppen zu sprechen? War das da auch der Fall? Oder war es doch nochmal was anderes als sonst? Ich muss sagen, es war anders, weil im Landtag zu sprechen ist was anderes als irgendwie draußen oder bei der Abi-Rede zum Beispiel, weil es eine ganz andere Akustik und irgendwie, es war was Besonderes, aber mir haben die Menschen nichts ausgemacht, also mir hat es Spaß gemacht. Am Anfang ist man natürlich immer aufgeregt, so eine Grundaufregung, die aber gut ist. Und fand das schon cool. Also ich würde es auch wieder machen. Ja. Und Landtag sehr eindrucksvoll oder also dann auch mit, es war dann ja doch einige, so zumindest ein paar kleinere Vertretungen aus der Politik da. War das dann ein Unterschied? Oder auch, wie gesagt, der Landtag, das ist ja doch ein eindrucksvolles Gebäude. Also ich mag den Plenarsaal, also von der Akustik her, man stellt sich ja halt in die Mitte und man braucht eigentlich fast kein Mikro, also wir haben trotzdem eins, aber das ist so gut, dass man halt irgendwie alles hört. Ja, die offiziellen Vertreter, also für mich ist einfach Landtag so der Plenarsaal, weil ich den schön finde, aber ansonsten ist es für mich eigentlich ein Anführungsstrichen normales Gebäude, nur dass halt man den Projektmarkt draußen hat mit den coolen Projekten. War das für dich als teilnehmende Person dann auch schon so? Also, dass du meintest, also dass für dich vielleicht die Präsenz im Landtag gar nicht so das Entscheidende war, sondern was dann drinnen stattgefunden hat? Ja, also für, wo ich als Teilnehmende dabei war, fand ich, glaube ich, eher cool, die ganzen Projekte zu sehen und was die anderen so in der Zeit gemacht haben. Und da war für mich gar nicht im Fokus, dass wir jetzt im Landtag sind. Das hätte von auch, also klar, war irgendwie schon schön, man konnte schon sagen, hey, ich war jetzt im Landtag, aber es war eher so das Miteinander, was für Spurensuche so neben den Projekten so das Zwischenmenschliche ausmacht. Hast du auch Kontakt zu Menschen aufrechterhalten können, die nicht in deinem Projekt waren? Oder war das schon anspruchsvoll genug so? Ich muss sagen, es war schon anspruchsvoll genug. Ich fand es immer cool, man hat so ein paar Leute, die trifft man so jedes Jahr. Da weiß man auch, dass die eigentlich meistens mit dabei sind. Dann sagt man sich Hallo, man redet miteinander, aber es ist jetzt nicht so, also ich habe jetzt keine Kontakte, die jetzt in andere Gruppen rüber hinausgehen. Ja, weil manchmal auch die Entfernung was dabei dazu beiträgt und irgendwie ist es auch schön, dass man sich so ein paar Mal im Jahr sieht, aber ansonsten jetzt keine Kontakte pflegen muss in dem Sinne. Hast du irgendein Projekt gehabt, wo du sagst, oder neidisch ist ein doofes Wort, aber so im Sinne von, ja, so im Sinne von neidisch warst und sagst, boah, das ist ja eine coole Idee. Das hätte ich auch gerne mitbegleitet. Ich habe zwei, die sind aus dem letzten Jahr, weil in die anderen Jahre kann ich mich jetzt auch nicht mehr so lange erinnern. Es war einmal von der alten Brauerei, die hat eine richtig coole Graffiti-Wand gemacht zu ihrem Thema. Ich habe früher selbst Graffiti gezeichnet, deswegen hat mich das sehr gecatcht. Und dann die Gruppe aus Rochlitz, die haben, ich weiß nicht mehr, wie der Mensch hieß. Auf jeden Fall haben die ein Gebäude nachgebaut, so aus Paletten und mit der Einrichtung und eine Chronik gemacht. Es waren ein paar Mädels und das fand ich schon also sehr eindrucksvoll, vielleicht auch aufgrund der Größe. Ja, und deswegen, das war schon, ja, waren so die Eyecatcher. Das zu Clemens V. Ja, Clemens V, ja, genau. Es geht dieses Jahr auch weiter. Genau. Ja. Bin ich auch gespannt drauf, was wir daraus machen. Ja, das auf jeden Fall. Also die hatten ja schon angekündigt, dass da noch einiges gibt. Und fast schon ihre eigene Fotowand da ja mitgebracht zum Fotografieren. Ja, cool. Und dann bist du ja dieses Jahr quasi wieder gewechselt. Noch eine Stufe höher in der Verantwortung und sitzt jetzt in der Jury. Und hast jetzt auch schon deine ersten Treffen und quasi Konsultationen hinter dir, oder? Ja, also wir hatten ja einmal die Jury-Sitzung, wo wir die ganzen Anträge durchgegangen sind. Das war ein sehr langer Tag. Und ja, jetzt letztens hatten wir noch so einen Tag, wo wir uns alles zusammengesetzt haben, mal überlegt haben, wie so Spurensuche sich weiterentwickeln sollen oder wo wir unseren Fokus drauf legen wollen. Und das war schon ganz cool. Ich bin, glaube ich, das Küken, soweit ich weiß, von Alter her, aber die anderen Menschen sind ganz nett. Und kam da die Nervosität auf vor dem ersten Jury-Treffen? Definitiv, weil ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Also es läuft ja so ab, dass wir die Anträge alle schon vorher mal durchgelesen haben und uns Anmerkungen gemacht haben. Aber ich kannte die anderen ja auch alle nicht, zumindest nur von Sehen auf den jungen Geschichtstagen. Und selbst da sind die mal kurz da und dann wieder weg. Ja, und da war eine Grundaufregung da. Aber die haben mich ganz herzlich aufgenommen. Und ja, dann habe ich mich da so integriert und jetzt so gehöre ich dazu. Und wie ist es, so mit den Aufgaben von der Seite jetzt mal konfrontiert zu sein? Ich finde es sehr schwierig, über Anträge zu entscheiden, also sich Gedanken zu machen, okay, was steckt dahinter, weil wir kriegen ja nur ein Papier, was ausgefüllt ist, und dann muss man halt ein bisschen kreativ sein und sich zu überlegen, okay, was könnte mich erwarten oder lohnt sich das oder wollen wir das? Und ja, das ist, es sind sehr unterschiedliche Meinungen, also es gibt Anträge, da sind wir uns alle innerhalb von einer Minute einig und denken, das wird bombastisch, und dann es ist halt auch so, dass man halt sehr lange manchmal braucht, um jetzt einig zu werden oder seine Bedenken zu äußern, was man nochmal so als Hilfestellung geben könnte. Ja, und es sind anstrengende Tage, aber irgendwie ist es auch schön, wenn man weiß, okay, da werden dann sehr viele glückliche Projekte draus entstehen. Das macht es, glaube ich, auch aus, dass man so zu den Anschubser gibt und dann hofft, dass was Gutes draus wird und dass man sich drauf freut, was daraus entsteht. Und wie kam der Anreiz, zur Jury zu gehen? Ich wurde wieder angesprochen und ich war so, okay. Dann habe ich ein bisschen Löcher im Bauch gefragt, weil ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und dadurch, dass ich nicht mehr in Zwickau bin, sondern mittlerweile hier in Dresden studiere, hatte ich jetzt nicht sowas, was nebenbei in meiner Freizeit lief, und ich wollte aber wieder sowas. Dann habe ich gesagt, das ist jetzt die Chance, und dann habe ich zugegriffen. Und es ist ein guter Tausch jetzt quasi, zu, dass du jetzt nicht mehr im Projekt arbeiten kannst. Traust du dann noch ein bisschen hinterher, dass es jetzt durch die Entfernung nicht mehr dort vor Ort Geschichtsarbeit wird in Zwickau, oder bist du da immer noch involviert nebenbei? Also mittlerweile nicht mehr, aber auch weil ich mich bewusst rausgenommen habe, weil ich finde das ein bisschen komisch, wenn man ein Projekt bewerten muss, wenn man mit involviert ist, und ich finde das auch ein bisschen unfair gegenüber den anderen gegenüber. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich bin nicht mit dabei. Ich habe das auch gleich Transparenz gemacht, als ich gesagt habe, hier, ich bin jetzt bei der Jury. Also mir fehlt es schon manchmal, weil es sind einfach so Erfahrungen. Man lernt halt auch Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so sonst unbedingt lernen würde. Und es sind die Menschen, die es ausmachen. Also so ein Teamwork und die coolen Erinnerungen. Aber so von jetzt auch, was jetzt momentan ist, bin ich, glaube ich, sehr glücklich in der Jury. Weil so Spurensuche nimmt halt schon viel Zeit ein, also auch nebenbei. Und Jury nimmt zwar auch Zeit ein, aber weniger. Und es ist viel flexibler, so neben Alltagsleben so mit beiläufig dabei zu haben und sich darüber zu freuen, dass man das hat. Ja, und jetzt bekommst du aber auch dieselben Gemeinfragen wie die Jurymitglieder und Mitgliederinnen, die anderen. Hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das bringe ich da mit? Also vielleicht als so unique Perspektive oder als Person, wo ich sage, gut, das übersehen die anderen vielleicht oder haben sie nicht so auf dem Schirm und da bin ich ein bisschen drin. Ich glaube, würde ich mich jetzt ein bisschen rauslehnen, Aber dadurch, dass ich, sag ich mal, die Jüngste bin, ich habe noch den, vielleicht das bessere Verständnis manchmal von Jugendlichen und jetzt vor allem jetzt auf dem, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir hinwollen, werden halt manchmal so Sachen vorausgesetzt oder denken sie halt die anderen, so ticken die und dann muss ich halt, sag ich, okay, nee, Leute, das ist aus einem anderen Zeitalter. Wir müssen mal kurz darüber reden, was eigentlich momentan so vielleicht die Jugendlichen bewegt oder wo die sich gerade aufhalten oder wie wir die catchen können. Ich glaube, ich habe halt noch diese etwas jugendlichere Sicht oder weiß, wie es momentan, bin näher dran und kann sagen, okay, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll. Oder manchmal schreiben mir auch die Jugendlichen selbst die Anträge und dann sage ich so, das haben die wahrscheinlich eher so gemeint, als ihr es gerade aufgenommen habt. Und ich glaube, das ist so, ich bin manchmal so dieser frische Wind momentan, der dem manchmal auch auf den Füßen tritt, den anderen, und sagt so, ja, würde ich jetzt nicht zustimmen, aber die können damit umgehen. Ja, also super cool, dass du dich in dieser Rolle da wiederfindest. Also weil ich glaube, das ist auch der Wunsch dahinter. Gibt es irgendwas, was du aus der Jury-Tätigkeit für dich jetzt mit in den Alltag nimmst oder mit in andere Kategorien deines Lebens? Ich glaube, die Vernetzung, also ich habe ja, die anderen Jurymitglieder, sie haben ja meistens Positionen, die sehr viele Menschen kennen und manchmal sitze ich daneben und ich habe keine Ahnung, von wem die reden. Und dann fragt man halt lieb nach, aber ich glaube, dass dieses, was halt, glaube ich, für alle Menschen gut ist, dass man sich mitnimmt, dass man sich irgendwie vernetzt, dass man Menschen hat, mit denen man reden kann, wenn man jetzt egal auf Freundschaftsebene oder wenn man selbst ein Projekt starten will, dass man weiß, an wen man sich wenden muss oder wo man vielleicht Unterstützung bekommt und manchmal auch so ein bisschen eine andere Perspektive auf Projekte, so von, zum Beispiel haben wir zwei Leute aus einem Moment, das heißt nicht Denkmalschutz. Aus den Gedenkstätten? Ja, Gedenkstätten. Genau, Gedenkstätten, so rum. Aus den Gedenkstätten. Und die bringen halt eine ganz andere Perspektive so aus der Kulturebene mit, die ich da manchmal nicht habe. Und das sind manchmal so Aha-Effekte, und ich gerne denke, okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, darum geht es ja auch, dass sehr viele Perspektiven zusammenkommen. Deswegen ist das mal ganz cool. Und jetzt ist mir auch die Frage von vorhin wieder eingefallen. Weil du meintest die jugendliche Perspektive und ich glaube, du würdest dir auch nicht den Anspruch nehmen, zu sagen, okay, ich repräsentiere jetzt die gesamte Jugend. Deswegen, ja, also das ist fair. Und deswegen ist mir so ein bisschen in den Kopf gekommen, gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, ich höre mich jetzt bewusster um oder ich schaue einfach nochmal bewusster, um genau das vielleicht mehr abzuspiegeln, also deine Rolle zu und dein Bewusstsein dahinter zu stärken? Also ich glaube, zumindest so nach den Tagen, wo wir drüber geredet haben, schaue ich schon mal öfters so, tue ich Jugendliche beobachten momentan. Also, weil, gut, ich bin jetzt auch 20, ich habe auch nicht mehr unbedingt die Ahnung wie 14-Jährige, was die gerade bewegt. Aber man guckt schon so ein bisschen rum und schaut, okay, was ist denn jetzt eigentlich, was zumindest was auf Geschichte bezogen, auf Spurensuche bezogen, was ist denn den Menschen jetzt eigentlich wichtig, was wollen die denn? Und ich war auch zum Beispiel auf der Kick-Off-Veranstaltung mit und habe mich da mit ein paar unterhalten, ob jung, ob alt, und habe so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was die auch vielleicht von Spurensuche erwarten, auch für die nächsten Jahre. Und ich glaube schon, dass man ein bisschen, also ich gehe bewusster an die Sache ran und guck, zum Beispiel, ich habe bald auch, sag ich mal, Praktikum, ich studiere Lehramt und da werde ich auch so ab und zu mal so einen Seitenhieb machen und mal gucken, was vielleicht die gerade so bewegt oder was sie sich von so einem Projekt erwarten würden, wenn die Bock drauf haben. Deswegen mal gucken. Ist dieses Nebenher im Alltag auch etwas, was davor schon, weil du ja schon meintest, was in Geschichtswerkstätten und generell so interessiert für das Thema, was davor schon passiert ist oder jetzt noch sehr viel intensivierter? Also ich glaube, in der Geschichtswerkstatt war der Fokus, also da stand für mich Geschichtswerkstatt an einer höheren Stelle, also weil es einfach für mich so mein Freundeskreis auch da war und die Menschen, und dann habe ich auch andere Sachen mal zurückgestellt dafür. Ich glaube, dieses die umweltbewusster wahrnehmen habe ich, seitdem ich in der Jury bin, weil so, wenn man sein Projekt macht, dann ist man auf sein Projekt fokussiert und nicht auf, okay, wie verhalten sich gerade Jugendliche oder was bewegt die gerade, sondern eher so, wir kriegen jetzt die Ausstellung fertig. Deswegen, ich glaube, das sind aber einfach zeitliche Aspekte, so dass Jury jetzt nebenher ist, weil halt sich mein Leben ein bisschen verändert hat durchs Studium und man halt andere Prioritäten hat. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Spurensuche an sich nicht mehr mag. Gibt es ein, aber so jetzt nochmal auf alle Jahre geblickt, weil ich glaube, Jury ist so ein bisschen jetzt das, was ja noch anläuft, vor allem sehr lange. Gibt's, also da hat es schon einiges angedeutet. Gab es große Aha-Momente auch während deiner Zeit bei Spurensuche? Also so Dinge auch vielleicht, die du im Projekt entdeckt hast oder die du dann durch Ausstellung etc.? Ich glaube, es gab nie so diese großen Aha-Momente, sondern eher so dieses Spurensuche zeichnet ja aus, dass man so in seine Heimat schaut. Und ich fand es immer dieses, okay, manchmal zum Beispiel bei der NS-Geschichte, es betrifft ganz Sachsen, es betrifft ganz Deutschland, war Weltkrieg, aber so diese kleinen Geschichten, die in irgendeinem Dorf passiert sind. Und dann steht man davor und dann wird das halt so, ich sag mal, so lebensnah. Und das war immer so, okay, irgendwie sehr spannend oder auch irgendwie krass, dass es halt so nebenan passiert ist und dass diese kleinen Geschichten irgendwie zu diesem großen Puzzle zusammengehören. Es waren immer so, ja, und über die Jahre, vor allem wenn Projekte öfters da waren, fand ich es immer cool, wenn man so gesehen hat, was die aus dem alten Projekt mit ins neue Projekt genommen haben. Oder manchmal hatten die komplette Themenwechsel und dann war es immer so, wie seid ihr denn jetzt darauf gekommen? Ich glaube, das war so. Ich hatte jetzt nie so dieses Aha-Moment, wo ich dachte, das wusste ich jetzt nicht. Man weiß vieles bei Spurensuche nicht bei den Projekten, weil man sich einfach nicht in der Region lebt. Aber so diese kleinen Geschichten, die mal erzählt wurden auf dem Projektmarkt, die fand ich immer cool. Und da sprichst du was ganz Spannendes an, das mit der Heimat beschäftigen. Also der Ursprung, wir haben, also die ganzen Menschen, die hier seit Ewigkeiten sitzen, dann, die wussten das ein bisschen und in der Recherche kam es auch nochmal auf, dass das ganze Zeitensprünge damals noch, ja, das wurde bei der Juryklausel auch erklärt, dass es ja entstanden ist, um Leute hier zu behalten. Einfach so, ich glaube, im Archiv hieß das sogar an die Heimat binden. Und würdest du sagen, das klappt? Also es ist nicht mehr der Fokus, das haben jetzt auch alle bisher bestätigt, dass es nicht mehr der Fokus ist, aber würdest du sagen, das hat immer noch diesen Touch oder das funktioniert in gewisser Weise? Ja, also wir sind ja, also die Projekte sind offener geworden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ja Jugendliche sowieso ihre Lebenswelt erkunden wollen. Und ich glaube, dadurch ist immer irgendwie eine Regionalität mit drin. Egal, ob es jetzt wirklich direkt vor Ort passiert ist oder ob es einfach nur einen ganz kleinen Bezug dazu hat. Also irgendwie die Menschen mit ihrer Heimat zu verbinden oder was auch ganz oft der Fall ist, dass einfach so vor allem neue Gruppen sagen so, es war irgendwie spannend, meine Stadt, mein Land, das Dorf aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen zu können. Und irgendwie entsteht dadurch auch so ein bisschen Heimatverbundenheit. Also zumindest bei mir so. Ich lebe jetzt zwar in Dresden, komme aber aus Zwickau. Und trotzdem würde ich noch sagen, dass Zwickau meine Heimat ist, weil ich da auch super viel mit verbinde, ob jetzt mit Geschichtswerkstatt oder meine Freunde. Oder auch das Geschichtliche, wo ich sage so, irgendwie schön zugleich, dass eine Stadt so viel erzählen kann, so durch Geschichte. Und ich glaube, das macht auch so Spuren so ein bisschen aus, dass man die Stadt nochmal anders zum Leben erweckt, zum Beispiel, so ausgedrückt. Ja. Ja, also das kann ich auch total verstehen. Ich glaube, Dresden hat ja so sich selber das Momentum auch der Erinnerung geschaffen durch Frauenkirche etc. Aber gerade die ganzen anderen sächsischen Städte, die so ein bisschen runterfallen dann immer, oder Dörfer oder Regionen, ist schon ganz cool. Dann überlege ich noch, was wäre noch so, also so, gibt es irgendwelche Dinge, die du eigentlich, also ich habe dich jetzt selber wild angefragt, dir Fragen zugestellt, aber gab es Dinge, die in deinem Kopf sich mit Spurensuche immer in Verbindung setzen oder die dir aufgekommen sind, als ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne ein Interview mit dir führen zum Thema 20 Jahre Spurensuche. Also was war so deine erste Assoziation, was ich von dir wissen will oder was du erzählen könntest? Ich glaube schon so was, okay, so in die Richtung so, was so Spurensuche ausmacht oder ich glaube bei mir auch so die, ich habe halt nur dadurch, dass ich Teilnehmer war, moderiert habe und jetzt in der Tür sitze, so sehr viele Perspektiven, die manchmal auch nicht alle in Einklang sind, aber das ist okay. Ich glaube so, was ich immer noch, so Geschichte, ja, das steht irgendwie da im Fokus, aber so die Menschen, also weil Spuren so würde nicht funktionieren oder die alle Menschen, die da mitmachen, ich glaube jetzt Teilnehmerinnen oder die es organisieren. Und ich finde das immer schön, wir haben ja einen Übernachtungsort, die Pappelmann, das Schiff. Und da sind dann irgendwie meistens fast alle da, also abends. Und meistens findet da auch noch Programm statt und dann geht es nicht mehr um Geschichte, sondern man tauscht sich schon überhaupt, hey, was machst du, wer kommst du, was weiß ich. Das macht es immer so zu einem Erlebnis. Also so die Jugendgeschichtstage sind immer so ein Erlebnis von, okay, und danach ist man auch irgendwie geflasht, weil man so dachte, so irgendwie war es jetzt schon krass. Ja, weil ja auch von klein bis groß irgendwie alle dabei sind und irgendwie Geschichte immer alle einen verbinden. Das Miteinander, finde ich, macht es aus. Und hast du irgendwie Inspirationen schon mitnehmen können, aus, wenn du sagst, auch gerade Jugendgeschichtstage flashen oder sind so viel Eindruck, irgendwas, was dir danach im Kopf geblieben ist und gesagt, ja, darauf hätte ich Bock? Also ich glaube, wenn meine Jurizeit vorbei ist, wenn man so ein bisschen älter wird und jetzt länger dabei ist, dann hat man Bock, ein eigenes Projekt zu starten. Also dieses, okay, Jugendliche begeistern zu können dafür, selbst zu erkunden. Also es geht ja darum, nicht nur, okay, sich jetzt mit Geschichte auseinanderzusetzen, sondern einfach mal ein Projekt zu starten und selbst was zu machen, wofür man vielleicht entweder brennt oder ein Interesse hat. Und einfach mal auf Erkundungstour zu gehen, was eigentlich so los ist. Und es muss nicht Geschichte sein, sondern es können auch andere Sachen sein, einfach so Jugendliche begeistern zu können, Sachen zu machen und ihre Umwelt irgendwie wahrzunehmen. Gibt es irgendein Thema, was bei dir brennt, was du gerne erforschen würdest? Also ich bin immer noch so, obwohl da schon sehr viel aufgearbeitet wurde, so mein Lieblingsthema Geschichte ist immer noch NS-Zeit. Und ich glaube mittlerweile auch so Frauenbewegungen. Also es sind so, da kommt jetzt auch dieses Jahr tatsächlich von meinem alten Team kommt was, ein Projekt dazu. Ich bin sehr gespannt. Ja, also dieses einfach mal keinen Kopf machen, so, sondern einfach mal so loslegen und einfach mal schauen, wo es hinführt. Also deswegen ist ja auch Spuren so ein langer Zeitraum, weil es sind meistens viele Jugendliche, die keine so Sommerferien ausnutzen, aber so man geht ja auch nicht an dem Projekt, man will ein Endresultat. Also waren wir schon irgendwie, aber man will ja irgendwas entdecken. Und ich glaube, dass dieses, man stumpft irgendwann mal ab, so auch durch Schule, Uni, Leben so, aber einfach mal wieder Sachen entdecken, so um sich herum, ob es Kleinigkeiten sind statt erkunden oder reisen, was weiß ich, aber so die Welt zu entdecken, ob groß oder klein. Und jetzt mit deinen vielen Perspektiven ist es ja wahrscheinlich noch schwieriger, die Frage. Aber gibt es irgendwas, was du cool fändest, wenn es mal innerhalb von Spurensuche umgesetzt wird? Also vielleicht nicht bloß thematisch gedacht umgesetzt, sondern einfach schwelgen in einem utopischen? Also von mir aus könnten die Jugendgeschichtstage definitiv länger sein. Also man könnte ja auch mal eine Geschichtswoche draus machen. Ich weiß, es ist davon, ja, utopisch halt, von zeitlichen. Aber ich glaube, so, ich weiß nicht, so auch vielleicht mal gemeinsam so vielleicht alte Projekte mal so zurückholen und gucken, was vielleicht aus denen geworden ist, finde ich jetzt schon reizvoll. Ja. Und vielleicht irgendwie noch eine Methode finden, um neue Projekte, also eine größere Reichweite irgendwie zu gewinnen. Also nicht Reichweite im Sinne von mehr Projekte, aber irgendwie vielleicht auch Sachen, Leute zu finden, die mal so was richtig Abgefahrenes an einem Projekt starten. Ich habe keine Vorstellung, was es sein könnte, aber wo ich mir so denke, boah, das wäre echt krass, aber ja. Ansonsten, ich bin ein sehr realistischer Mensch, deswegen fällt mir utopisch manchmal ein bisschen Dann Was hättest du Bock, wenn es bei den 20. Jungen-Geschichtstagen passiert? Da kannst du ja realistischer auch rangehen. Ich glaube, zumindest so durch die Moderation jetzt, mehr die Jugendliche da einzubinden, weil manchmal tun die ein bisschen leid, dass die da immer so lange zuhören müssen. Weil das gibt mir manchmal mal so ein bisschen Schul-Vibes und das finde ich nicht cool für was man freiwillig macht, dass man irgendwie Gemeinschaftsprojekt macht, irgendwas noch an Zimmer sind sowieso eingespannt, aber so der Vormittag ist ja meistens frei, dass man irgendwie was gemeinsam macht und vielleicht auch ein bisschen sich selbst feiert, dass jetzt Spurensuche 20 Jahre schon besteht und man genau in dem Jahr dabei ist. Ja, das wäre. Ich habe noch nicht genau die Vorstellung, was es werden soll oder in welche Richtung, aber so irgendwas Kreatives, irgendwas Cooles. Zum Beispiel so ein spontanes Theaterstück über Geschichte oder so, wo einfach mal spontan ein paar Leute, die Bock drauf haben, irgendeine Rolle einnehmen und die dann spielen. Vielleicht sogar aus ihrem Projekt, wenn es irgendeine Person hat und dann übernehmen die mal die und dann kommen da alle zusammen. Das wäre schon irgendwie witzig. Okay, ich kann es auf jeden Fall mal mitnehmen als Idee. Wir sind ja noch voll in der Planungsphase. Also, aber das klingt auf jeden Fall cool, weil Jugendbeteiligung suchen wir ja auch immer wieder. Wir haben uns ja ein bisschen als Stiftung auf die Fahne geschrieben. Dann versuchen wir es auch umzusetzen. Ja, cool. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du loswerden möchtest oder die dir im Kopf rumschwirren und sagen, die braucht's als Erwähnung oder sollten noch erwähnt sein? Ich glaube, dass Spurensuche ein Ort ist, wo man sich einfach auch selbst ausprobieren kann. Also wo man auch vielleicht so abseits von irgendwelchen Verpflichtungen sich einfach mal selbst ausprobieren kann, ohne irgendwelchen Zwang, ohne irgendeine Absicht dahinter. Man einfach mal schaut, was so in einen steckt und was daraus werden kann. Dann nehmen wir das als perfektes Abschlusszitat und ich würde hier an der Stelle die Aufnahme pausieren.